Am 11. September schickt der Bashar al-Assad, Präsident der Arabischen Republik Syrien, dem Marschall Kim Jong-un, Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK und obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, ein Antworttelegramm. Darin schrieb er wie folgt. Er habe das freundliche Glückwunschtelegramm von Kim Jong-un zu seinem 52. Geburtstag mit Dank gelesen. Die Arabische Republik Syrien schätze es hoch, dass Kim Jong-un die gerechte Sache Syriens unterstütze und seine Überzeugung geäußert habe, dass die Armee von Syrien unter der Unterstützung der Verbündeten und Freunde die Terroristen vernichten und im Kampf für die Verteidigung der Souveränität und Sicherheit des Landes und der territorialen Integrität den endgültigen Sieg erringen würde. Der syrische Präsident betonte, er sei fest überzeugt davon, dass sich die besonderen Beziehungen zwischen beiden Ländern im gemeinsamen Kampf für die Verteidigung der Rechte der Völker beider Länder dazu, die Souveränität und Unabhängigkeit des Landes und das eigene Schicksal selbst zu bestimmen, gemäß dem Wohlergehen beider Länder, beider Völker und der Welt weiter vertiefen und entwickeln werden.